Erster Gott sagte zu Noah, geh mit deiner Familie in das Schiff. Du bist ein guter Mensch für mich in dieser Zeit. Zweiter, nimm von den sauberen Tieren je 7 Paare mit. Von den anderen Tieren nimm je 2 Paare mit. Dritter, auch von den Vögeln nimm je 7 Paare mit. So bleiben Tiere auf der ganzen Erde am Leben. Vierter, in 7 Tagen lasse ich es regnen. Es regnet 40 Tage und 40 Nächte. Alles, was ich gemacht habe, wird dann von der Erde verschwinden. Fünfter, Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm gesagt hatte. Sechster, Noah war 600 Jahre alt, als das Wasser über die Erde kam. Siebter, Noah ging mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in das Schiff. Sie gingen hinein, weil das Wasser kam. Achter, von den sauberen Tieren und den anderen Tieren, von den Vögeln und allen Tieren, die auf dem Boden kriechen, neunter, gingen immer 2 zu Noah in das Schiff. Ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es Noah gesagt hatte. Zehnter, nach 7 Tagen kam das Wasser über die Erde. Elfter, Noah war 600 Jahre alt. Im 2. Monat, am 17. Tag, kam viel Wasser aus der Erde. Und der Himmel öffnete sich. Zwölfter, es regnete auf die Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. Dreizehnter, an diesem Tag gingen Noah, Sem, Hem und Japhet, die Söhne Noahs, und Noahs Frau und die 3 Frauen seiner Söhne in das Schiff. 14. Sie gingen hinein, und alle wilden Tiere, alles Vieh, alle kleinen Tiere, die auf der Erde kriechen, und alle Vögel, die Flügel hatten. 15. Sie gingen zu Noah in das Schiff. Immer 2 von jeder Art, die lebte. 16. Die Tiere, die hineingingen, waren immer ein Männchen und ein Weibchen. So hatte Gott es Noah gesagt. Und Gott schloss die Tür hinter Noah. 17. Das Wasser war 40 Tage auf der Erde. Das Wasser stieg und hob das Schiff hoch. Es schwebte über der Erde. 18. Das Wasser wurde sehr viel auf der Erde. Das Schiff schwamm auf dem Wasser. 19. Das Wasser wurde immer mehr auf der Erde. Alle hohen Berge unter dem Himmel waren bedeckt. 20. Das Wasser stieg 15 Ellen höher als die Berge. So waren die Berge bedeckt. 21. Alle Tiere, die sich auf der Erde bewegten, starben. Vögel, Vieh, wilde Tiere, kleine Tiere, die krochen, und alle Menschen. 22. Alles, was atmete und auf dem trockenen Land war, starb. 23. Gott löschte alles Leben auf der Erde aus. Menschen, Vieh, kleine Tiere und Vögel. Sie wurden von der Erde gelöscht. Nur Noah und die, die mit ihm im Schiff waren, blieben übrig. 24. Das Wasser war 150 Tage lang auf der Erde.